November 19. Revolutionsrückblick. Ich schau zurück. Die Pressegenerale ergriff vor einem Jahr der große Schreck. Die OHL verstummt mit einem Male. Vorbei, vorbei, die Karre lag im Dreck. Vorbei die Pläne und die dicken Thesen. Vorbei die plumpen Renommistereien. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Soldaten vor, der Kaiser hat verzichtet. Nun wolltet ihr allein mal weitersehen. Das ist im Leben hässlich eingerichtet, dass bei den Eberts gleich die Noskes stehen. Kaum ist das Land von einer Pest genesen, fällt es mit Grazie in die nächste rein. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Wir dachten, diesen Staat zu liquidieren. Wir hatten immerhin dazu die Macht. Wir dachten schon, man wird sich nicht genieren. Das Feuer brennt einmal, es ist entfacht. Wir dachten schon, nun kommt der Eisenbesen. Doch weicht der Deutsche sich die Hosen ein. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen. Kommt diesem Lande niemals denn ein Retter? Die graue Regenluft weht nass und fahl. Zum Abschied nehmen just das rechte Wetter. Fahr wohl, November-Ideal. Denn erstens kostest du zu hohe Spesen und zweitens sinkt dir noch die Wacht am Rhein. Ta-tü-ta-ta, es wär so schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein.